Die Massenmedien der Welt berichteten jüngst darüber, dass sich die Armee und das Volk der TVRK getreu dem Aufruf der Partei der Arbeit Koreas für die Beseitigung der Überschwemmungsschäden in den nördlichen Gebieten einsetzen. Darunter sind die Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Radio- und Fernsehsender und Internet-Homepages von Russland, der Demokratischen Republik Kongo, Indien, China, Laos, Myanmar, Nigeria, den USA, Frankreich und Deutschland.